Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at. Die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber. Von der Behauptung, alle wollten das Gemeinwohl, über allerlei falsche Bestimmungen des Kapitalismus, zur Definition des Gemeinwohls als Genuss allseits gelebter Moral. Bevor wir uns heute weiter mit dem zuletzt erschienenen Buch von Christian Felber, die Gemeinwohlökonomie, beschäftigen, vorab eine kurze Zusammenfassung der letzten Sendung zum selben Thema. Christian Felber behauptet in seinem Buch Die Gemeinwohlökonomie, der von ihm zu einer einzigen Krise erklärte Zustand der Welt, Hunger, Armut, die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen usw., wäre einer fehlgeleiteten Einstellung der Menschen, der Kernmotivation ihres wirtschaftlichen Handelns, Konkurrenz- und Gewinnstreben, geschuldet. Dieser Behauptung sind wir in unserer letzten Sendung entgegengetreten. Konkurrenz- und Gewinnstreben, soweit sich das Handeln der Menschen überhaupt so charakterisieren lässt, ist nämlich keine Frage der Einstellung der Menschen, sondern notwendige Verlaufsform einer Wirtschaftsweise, in der für Markt und Geld produziert wird. Es macht einen Unterschied ums Ganze, ob man Konkurrenz- und Gewinnstreben kritisiert oder den Kapitalismus. Wer die Marktwirtschaft kritisiert, weil in ihre Berechnungen nur das zahlungsfähige Bedürfnis eingeht, das Bedürfnis, dem das Geld fehlt, aber auf der Strecke bleibt, oder weil in ihr der Lohn, das Lebensmittel der Arbeitnehmer, eine Kost ist, möchte diese Wirtschaftsweise abschaffen. Wer stattdessen die einer falschen Einstellung geschuldete Konkurrenz zum Übel erklärt, kritisiert nicht die Marktwirtschaft, nicht das Geld, sondern den Umgang der Menschen mit Markt, mit Geld, mit Kredit, gerade so, als ob Geld sich auch anders verwenden ließe. Wer den Gewinn kritisiert, möchte ihn abschaffen. Wer wie Christian Felber das Streben nach ihm zum Übel erklärt, möchte dieses Gewinnstreben zähmen, hat also nichts gegen Gewinn. Nach Christian Felber kann alles, Markt, Geld, Kredit und Weltgeld, wenigstens im Prinzip bleiben, wie es ist. Korrigiert werden muss was anderes. Die moralische Ausrichtung der Menschen, ihre Leitsterne. Die schlechten Leitsterne, Konkurrenz und Gewinnstreben, müssten durch ihr gutes Pendant, Vertrauen, Teilen, soziale Verantwortung, Rücksicht ersetzt werden. Dem ist zu erwidern. Das Bedürfnis nach derlei Idealen kommt überhaupt nur in einer Welt der Gegensätze auf. Wozu sollte man teilen, wenn alle genug hätten? Was soll soziale Verantwortung sein, wenn die Wirtschaft nicht beständig Opfer schafft? Der Wunsch nach Vertrauen kommt doch nur dort auf, wo Gründe für Misstrauen vorliegen. Rücksicht kann nur dort gelebt werden, wo sich die Leute, gehen sie einfach ihren wirtschaftlichen Interessen nach, laufend in die Quere kommen. Wenn die wirtschaftlichen Interessen in einem antagonistischen, einem Verhältnis des wechselseitigen Ausschlusses zueinander stehen. Die guten Leitsterne drücken nichts anderes als den Glauben aus, die vorhandenen Gegensätze müssten doch bei einigen guten Willen aller Beteiligten auch ohne die mit ihnen untrennbar verbundenen Schädigungen gelebt werden können. Christian Felber geht einen Schritt weiter. Er möchte es nicht beim frommen Wunsch belassen. Er möchte erreichen, dass mit den Idealen des Kapitalismus endlich ernst gemacht, dass die positiven Leitsterne wirklich gelebt werden, und zwar ohne die Gegensätze, die den Wunsch nach ihnen erst aufkommen lassen, aus der Welt zu schaffen. Welche Widersprüche er sich damit einhandelt, was von dem Felberschen Gemeinwohl zu halten ist, darum soll es in der heutigen Sendung gehen. Wie sieht sie nun aus, die Felbersche Gemeinwohlökonomie? Zuallererst einmal erfährt man, dass überhaupt erst noch definiert werden muss, was denn Gemeinwohl ist. Zitat: Das Gemeinwohl wird in einem breiten, demokratischen Prozess von unten vordefiniert. später an einen direkt gewählten Wirtschaftskonvent übergeben und per Volksabstimmung in der Verfassung verankert. Zitat Ende aus der Kurzfassung von Felber. Weiters heißt es in seinem Buch, Zitat, was der genaue Inhalt von Gemeinwohl ist, steht nirgendwo geschrieben. Dieser kann nur Ergebnis einer demokratischen Diskussion und Übereinkunft sein. Allerdings wurden dazu zahlreiche Vorarbeiten geleistet. Die Ergebnisse gehen weltweit in eine ähnliche Richtung. Transparenz, soziale Verantwortung, ökologische Nachhaltigkeit, demokratische Mitbestimmung und Solidarität gegenüber allen Berührungsgruppen, Menschen, Tieren und Pflanzen, deren Lebenssphären von der Tätigkeit des Unternehmens berührt werden. Zitat Ende. Eines ist unmittelbar klar. Wenn erst noch definiert werden muss, was Gemeinwohl ist, kann es sich unmöglich um eine bloße Zusammenfassung der Nutzen der Einzelnen handeln. Da wüsste nämlich jeder Einzelne sofort, ob sein Wohl verwirklicht ist oder nicht. Das Gemeinwohl ist also etwas von den Interessen der Einzelnen getrenntes, an dem sich umgekehrt die einzelnen Interessen zu relativieren haben. Andererseits ist die Behauptung von Christian Felber, über das Gemeinwohl sei noch nichts gesagt, es müsse erst noch definiert werden, nicht die ganze Wahrheit. Es ist nicht zu übersehen, dass er bei Gemeinwohl nicht an der Erfüllung materieller Bedürfnisse der Menschen, an Brötchen fürs Frühstück, ordentliche Behausungen und die Minimierung des Aufwands dafür denkt, seine tiefgreifende Transformation der Wirtschaft soll ganz andere Bedürfnisse befriedigen, die nach Transparenz, sozialer Verantwortung, ökologischer Nachhaltigkeit, demokratischer Mitbestimmung und Solidarität. Wozu bräuchte es soziale Verantwortung, wenn die Produktion zum Nutzen aller wäre? Ökologische Nachhaltigkeit unterstellt die Ruinierung der natürlichen Grundlagen der Produktion. Ginge es um die Produktion ordentlicher Lebensmittel, wäre die Ruinierung der Umwelt kontraproduktiv und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen daher gar kein eigenes Ziel. Solidarität, sich gegenseitig zu helfen, als Leitstern ist nur dort von Bedeutung und kann auch nur dort gelebt werden, wo Menschen systematisch zu Opfern gemacht werden. Wie und mit wem sollte man sonst solidarisch sein? Das Gemeinwohl, das Christian Felber vorschwebt, kommt offenbar nicht dadurch zustande, dass die Gründe all der Schädigungen, von der Unsicherheit der Existenz bis zu ungesunden Lebensmitteln, aus der Welt geschafft werden, sondern dadurch, dass den Interessen, die diese negativen Wirkungen nach sich ziehen, Mäßigung abverlangt wird. Kein Wunder, dass Christian Felber das einmal definierte Gemeinwohl gesetzlich vorgeschrieben, in der Verfassung verankert, wissen möchte, damit es, falls nötig, auch gegen einzelne Interessen durchgesetzt werden kann. Diese Beschränkung des einzelnen Interesses gilt in der Gemeinwohlökonomie aber dann gar nicht als die Beschränkung, die sie ist, wurde sie doch in einem demokratischen Prozess beschlossen. Derjenige, der mit seinen Bedürfnissen abblitzt, kann sehen, wo er damit bleibt. Sein Bedürfnis kriegt er zwar nicht befriedigt, aber das geht in Ordnung und sieht jeder ein, wurde es doch mehrheitlich beschlossen. Die Wahrheit eines solchen Gemeinwohls, die großen Philosophen haben es treffender Allgemeininteresse genannt, ist daher die politische Gewalt. Wo Konkurrenz herrscht, ist nämlich tatsächlich Mäßigung nötig. Andernfalls wäre die Konkurrenz vorbei, bevor sie richtig begonnen hat. Das bloße Funktionieren der kapitalistischen Produktionsweise braucht eine politische Gewalt, die Lizenzen dafür vergibt, wie weit die mit Freiheit, Eigentum und Gleichheit gesetzten gegensätzlichen Sonderinteressen im Interesse dieses Funktionierens verfolgt werden dürfen. Weil alle, die im Rahmen der Marktwirtschaft zurechtkommen wollen, darauf angewiesen sind, akzeptieren sie ihre eigene Beschränkung als fürs Ganze leider notwendig. Zweitens, die Betriebe kriegen ein neues Ziel verordnet und messen es in der Gemeinwohlbilanz. Zitat: Da das neue Ziel aller Unternehmen das Gemeinwohl ist, muss dieses konsequenterweise auch in der unternehmerischen Hauptbilanz gemessen werden. In der Gemeinwohlbilanz. Die bisherige Hauptbilanz, die Finanzbilanz, wird zur Nebenbilanz. Sie bildet nur noch ab, wie das Unternehmen seine Kosten, Investitionen und Vorsorgen deckt, bildet aber nicht mehr das Herz des unternehmerischen Erfolgs. Unternehmen sollen auf dem Weg zum Gemeinwohl natürlich auch keine finanziellen Verluste machen, aber eben auch keine Gewinne um der Gewinne willen. Der Gewinn ist nur noch ein begrenztes Mittel für klar definierte Zwecke. Dem, was heute als Überschießen des Kapitalismus, als Maßlosigkeit und Gier erlebt wird, wird ein Ende gesetzt. Zitat Ende. Aus Christian Felbers Buch Die Gemeinwohlökonomie. Halten wir fest. Christian Felber möchte die Finanzbilanz um eine zweite Bilanz, die Gemeinwohlbilanz, ergänzt wissen. Die Finanzbilanz selbst bleibt damit in Kraft. Sie soll aber neben der zur Hauptbilanz erklärten Gemeinwohlbilanz nur mehr den Rang einer bloßen Nebenbilanz haben. Gewinn soll auch weiterhin gemacht werden, aber nicht mehr als Zweck, sondern als Mittel des Gemeinwohls. Nicht alles eignet sich aber zum Mittel für x-beliebige Zwecke. Wofür eine Sache taugt und wofür nicht, das hängt noch immer an ihren Eigenschaften. Kleinliche Fragen, die einen Christian Felber offensichtlich nicht kümmern. Zu überprüfen gibt es für ihn nichts. Das ist ein Fehler. Gewinn eignet sich einfach nicht dazu, Mittel für etwas anderes zu sein als für sich selbst. Gewinn ist der Überschuss des Erlöses eines Unternehmens über seine Kosten. Auch in der Gemeinwohlökonomie müssen die Unternehmen danach trachten, diesen Gewinn möglichst groß zu machen und sei es seines angeblichen Charakters als Mittel all der guten Vorhaben der Unternehmen wegen. Die Unternehmen müssen sich ihn zum Zweck machen. Wie geht das? Einzig dadurch, dass an den Kosten gespart wird. Der Lohn, also der Lebensunterhalt der Arbeitnehmer, bleibt dann aber auch in der Gemeinwohlökonomie die negative Größe der Wirtschaft. Auch in ihr zählt er ja zu den betrieblichen Kosten. All die aus der Marktwirtschaft bekannten miesen Resultate in puncto Arbeitszeit, Arbeitsintensität, Unsicherheit der Einkommensquelle sind dann aber, weil eben in Wahrheit gar nicht der schlechten Moral der Unternehmer, ihrer Gier, ihrer Maßlosigkeit oder falschen Anreizen geschuldet, auch durch eine wie ausgeklügelt immer konstruierte Gemeinwohlbilanz nicht aus der Welt zu schaffen. Der Widerspruch zusammengefasst heißt, der Gewinn muss, soll ein brauchbares Mittel sein, zum Zweck gemacht werden. Wird er aber zum Zweck gemacht, taugt er nicht das Mittel für anderes als sich selbst. Kurz, die Finanzbilanz eignet sich nicht als Nebenbilanz. Ist sie in Kraft? Und sie ist in Kraft, wenn sie benutzt werden soll, entscheidet sie über ökonomischen Erfolg oder Misserfolg. Dann muss sich die gesamte Geschäftstätigkeit um die Frage drehen, wie unter den gegebenen Randbedingungen aus einem Geldvorschuss ein um den Gewinn vermehrter Geldrückfluss gemacht werden kann. Gelingt dies nicht, dann scheitert das Unternehmen. Dass man die Geldbilanz nicht bestehen lassen und zugleich aushebeln kann, das kann man im Weiteren an der Rechnerei in der Felberschen Gemeinwohlbilanz studieren. Drittens, wie in der Gemeinwohlökonomie gerechnet wird. In der neuen Hauptbilanz, der Gemeinwohlbilanz, sollen die Unternehmen Rechenschaft darüber ablegen, wie sozial, nachhaltig und so weiter sie agiert haben. Gemessen wird das Gemeinwohl in der neuen Hauptbilanz aller Unternehmen, der Gemeinwohlbilanz. Je sozialer, ökologischer, demokratischer und solidarischer Unternehmen agieren und sich organisieren, desto bessere Bilanzergebnisse und höhere Gemeinwohlstufen erreichen sie. Maximal sind 1000 Gemeinwohlpunkte erzielbar. Es ist schon erstaunlich, was sich ein Mensch alles einfallen lässt, um angesichts der bemerkten schädlichen Wirkungen einer Gewinnproduktion seinen Glauben aufrechterhalten zu können, die vorfindliche Wirtschaft ließe sich in den Dienst eines von ihm definierten Gemeinwohls stellen. Eigens dafür kreiert Christian Felber eine neue Maßzahl, Gemeinwohlpunkte, die den Erfolg von Unternehmen in Sachen Beitrag zum Gemeinwohl messen soll. Gemessen wird da freilich nichts. Nicht alles kann man nämlich messen. Messen, sprich quantitativ erfassen, kann man nur Größen, die ihrer Natur nach quantitativ bestimmt sind, Gewicht, Temperatur oder Längen. Dies trifft aber auf Rücksicht, Teilen, Solidarität, Empathie und dergleichen mehr mit Garantie nicht zu. Man kann empathisch sein oder auch nicht. Eine Zahl kommt diesen Eigenschaften nicht zu, ebenso wenig wie Farbe oder Geruch. Die Wahrheit ist daher eine andere. Mit der freihändigen Einführung von Mess- und Zielgrößen wird das Gemeinwohl nicht gemessen, sondern in Gestalt quantitativer Zielgrößen überhaupt erst definiert. Unternehmen erhalten für verschiedene gewünschte Verhaltensweisen eine willkürliche Anzahl an Gemeinwohlpunkten. Maximal 1000 Punkte können die Unternehmen kriegen. Katastrophenkarenz etwa soll 10 Punkte bringen, eine maximale Einkommensspreizung im Unternehmen von 1 zu 10 20 Punkte, Teilnahme an einem genormten Generationenvertrag, was immer das sein soll, 25 Punkte und so fort. Rauskommt durch Aufaddieren dieser Punkte eine Maßzahl, die den Beitrag des Unternehmens zum Gemeinwohl beziffert. Die Absurdität dieser Konstruktion und wie wenig sie mit irgendjemandes Wohl zu schaffen hat, wird klar, wenn man sich fragt, was ein Beitrag von zum Beispiel 800 Punkten zum Gemeinwohl sein soll. Aber genau diese Zahl ist die einzige und abschließende Auskunft über den Beitrag eines Unternehmens zum Gemeinwohl. Die Unternehmer sollen ihren Beitrag zum Gemeinwohl in Form eines Punktesystems bilanzieren. Da stellt sich natürlich die Frage, was machen die Unternehmer mit all den schönen Punkten, die sie sammeln? Einfach Geld, das sie lukrieren, sollen sie ja gerade nicht sein. Kaufen kann man sich mit ihnen also nichts. Bloß an den Hut stecken sollen sie sich die Punkte andererseits aber auch nicht. Dann wäre die Gemeinwohlbilanz endgültig ein bedeutungsloses Beiwerk. Die Antwort? Die Unternehmen mit den besten Gemeinwohlbilanzen erhalten rechtliche Vorteile. Niedrigere Steuern, geringere Zölle, günstigere Kredite, Vorrang beim öffentlichen Einkauf und bei Forschungsprogrammen. Dadurch können sie ihre höheren Kosten decken. Das gewünschte Ergebnis soll dadurch erreicht werden, dass die Punktesammelei in der Finanzbilanz Wirkungen zeitigt. Wenn man aber auf diese verordnete Wirkung in der Finanzbilanz setzt, wird die Finanzbilanz nicht nur nicht außer Kraft, sondern ganz im Gegenteil erst recht in Kraft gesetzt. Aller Dialektik von Haupt und Neben zum Trotz ist die Bilanz, auf die es wirklich ankommt, nach wie vor die Finanzbilanz. Wie kommt wahres Gemeinwohl zustande? Gemeinwohl muss sich für die Unternehmen rechnen, in Geld versteht sich. Was sich nicht rechnet, das passiert auch in der Gemeinwohlökonomie nicht. Der Verzicht von Unternehmen, auf die eine oder andere geschäftsnützliche Schweinerei zu setzen, will belohnt sein. Eine schöne Auskunft über die neue Kernmotivation der Unternehmer. Die Unternehmen kriegen aber neue Kalkulationsgrundlagen. Die neue Frage in der Gemeinwohlökonomie lautet: Was wirkt sich günstiger auf meinen Gewinn aus? Ein wenig die Löhne zu drücken und die Umwelt zu versauen oder darauf zu verzichten, dafür Gemeinwohlpunkte kassieren und in den Vorteil in Form günstigerer Steuersätze und von Förderungen zu kommen? Auf die Buchhaltung der Unternehmen kommt also die neue Aufgabe zu, den richtigen Mix aus Versauen der Umwelt, niedrigen Löhnen und Kassieren von Gemeinwohlpunkten zu finden, damit das Betriebsergebnis passt. Gewährte Steuervorteile fallen nicht vom Himmel, verlangen vielmehr nach Gegenfinanzierung. Woher die kommt, ist schon jetzt absehbar. Von den Unternehmen, die ihr Geschäft machen, ohne sich wegen ihrer höheren Produktivität groß um das System der Gemeinwohlpunkte kümmern zu müssen. Die Verdreckung der Umwelt wird also auch in der Gemeinwohlökonomie nicht nur nicht zu kurz kommen, sie ist sogar unterstellt, soweit Quersubventionierung möglich sein soll. Die andere absehbare Wirkung sind höhere Preise und damit eine Verkleinerung des Anteils am gesellschaftlichen Produkt, der den Arbeitnehmern zugutekommt. Der Lohn bleibt also nach allen Seiten in seiner Rolle als Bezahlung für die Überlastung der Arbeitskraft ebenso wie in seiner Rolle als Realisator des Gewinns von Unternehmen, auch in der Gemeinwohlökonomie die negative Größe der Wirtschaft. Kein Wunder daher, dass Christian Felber einen Mindestlohn für nötig hält. Die Höhe, an die er denkt, noch nicht einmal 1500 Euro und das bei einem insgesamt höheren Preisniveau, spricht Bände über das Schlaraffenland, das in der Gemeinwohlökonomie ausbrechen wird. Wenn das Ergebnis nicht passt, so ganz rechnet offenbar auch Christian Felber nicht damit, dass sein Ideal von Gemeinwohl allein vermöge seines Systems der Gemeinwohlpunkte erreicht wird. Überall dort, wo er Ergebnisse vermutet, die ihm nicht passen, geht er dazu über, dieses System durch zusätzliche Verbote zu ergänzen. Am Eigentum stört ihn Folgendes. Zitat: Die Absolutstellung des Eigentumsrechts ist heute zur größten Gefahr für die Demokratie geworden. Durch die Nichtbegrenzung des Eigentumsrechts sind einige Personen und Unternehmen so reich und mächtig geworden, dass sie die Medien dominieren und politische Prozesse zu ihren Gunsten lenken können. Das widerspricht dem demokratischen Grundprinzip der gleichen Rechte, Chancen und Beteiligungsmöglichkeiten für alle. Zitat Ende. Mit dieser Kritik hat er sich sehr zu Unrecht den Verdacht eingehandelt, er wäre ein kommunistisch angehauchter Revolutionär, der den ehemaligen Sozialismus kubanischer Prägung als Modell der Zukunft verkaufen möchte. Anders als ihm unterstellt wird, ist seine Kritik nämlich keine Kritik des Eigentums und des mit ihm gesetzten Ausschlusses der Menschen vom vorhandenen Reichtum, der den meisten nur eine Alternative lässt, Arbeit im Dienste und zum Nutzen fremden Eigentums. Daran kann er wirklich und wahrhaftig nichts Kritikables finden. Zitat: Eine Tischlerin, Handwerkerin, Wirtin, Softwareprogrammiererin, Architektin oder Blumenhändlerin ist Unternehmerin. Sie besitzt Privateigentum, aber sie schadet niemandem und gefährdet niemandes Freiheit, solange sie nicht die Macht dazu hat. Deshalb sollten kleine Unternehmen auch in Zukunft zur Gänze im Privateigentum bleiben dürfen. Zitat Ende. Nicht das Eigentum selbst ist für ihn das Schlimme, sondern die Verfügung über zu großes Eigentum durch einzelne Privatpersonen, die dadurch in der Lage sind, Zitat, politische Prozesse zu ihren Gunsten zu lenken. Zitat Ende. Bedroht sind nicht die Arbeitnehmer, bedroht ist die Herrschaft, genauer ihre demokratische Verlaufsform. Der Schluss, den er aus dieser falschen Kritik zieht, falsch deshalb, weil nicht zu übersehen ist, dass das Eigentum seine Geltung doch einzig und allein genau der Demokratie verdankt, die er durch es bedroht sieht. Der Schluss, den er zieht, Eigentum und damit Ausschluss vom vorhandenen Reichtum soll und darf es ruhig auch in der Gemeinwohlökonomie geben, die private Verfügung darüber, der Nutzen, den der Eigentümer aus seinem Eigentum ziehen kann, den will er aber beschränkt wissen. Sein widersprüchliches Ideal auf den Punkt gebracht, eine Welt des Eigentums ohne private Nutznießer. Weil Christian Felber meint, dass das Gemeinwohl ausgerechnet dadurch verhindert wird, dass hier und heute alle dazu ermutigt werden, den privaten Nutzen zu verfolgen, wäre dieses Gemeinwohl für ihn erst dann endgültig verwirklicht, wenn auch die Eigentümer das ihrige nicht mehr in den Dienst des eigenen Nutzens stellen könnten. Wenn es garantiert keinen mehr gibt, der in der Ökonomie seinen eigenen Nutzen verfolgen darf und will. Befangen in quasi religiösem Sendungsbewusstsein gilt ihm alles und jedes an Allmende und Genossenschaft, von der Biolandwirtschaft Sekem in Ägypten, in der sich die Beschäftigten frühmorgens versammeln, um, Zitat, gemeinsam den vorangegangenen Tag zu würdigen und den neuen zu begehen, Zitat Ende, einem Modeunternehmen mit dem bedeutungsschwangeren Namen Göttin des Glücks, das Gewinne für wohltätige Zwecke spendet, über den heimischen Schokoladeproduzenten Sotter, der unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit hochpreisige Schokolade für die betuchtere Kundschaft produziert, bis zur Graminbank mit ihren Mikrokrediten, kurz alles, was sich Solidarität, Miteinander, Teilen, Empathie, Nachhaltigkeit oder Fairtrade auf die Firmenbrust heftet, als ein erstes und schönes Stück Verwirklichung seiner guten Gemeinwohlwelt. Was es mit diesen Unternehmen, insbesondere der Graminbank und ihren Mikrokrediten und dem Label Fairtrade auf sich hat, das möchten wir eigens im Anschluss an diesen Beitrag beleuchten. Was ist nun der Gehalt des Felberschen Gemeinwohls? Was ist sein Inhalt? Worin besteht es? Darin, dass alle zu ihrem Nutzen kommen? Offensichtlich nicht. Wenn der Zweck der Gemeinwohlökonomie aber nicht die Befriedigung der Bedürfnisse ist, sondern Teilen, soziale Verantwortung, die gerechte und transparente Beschränkung der Bedürfnisse, dann besteht der versprochene Nutzen darin, dass es in der Gemeinwohlökonomie endlich wirklich um diese hohen moralischen Werte geht. Der versprochene Nutzen besteht darin, dass in der Gemeinwohlökonomie die Produktion endlich und wirklich ganz in den Dienst des Anstands gestellt wird. Darin, dass in ihr das moralische Beiwerk des Kapitalismus endlich wirklich zur Hauptsache wird. Dann besteht die intendierte und versprochene Zufriedenheit der Menschen darin, den allseits gelebten Anstand zu genießen. Dagegen sind wir. Oder, um es mit Brecht zu sagen, überhaupt, wenn es so große Tugenden gibt, das beweist, dass da etwas faul ist. Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstandpunkt.com. Nun zu den Beispielen und Vorbildern für die Felbersche Gemeinwohlökonomie. Die Graminbank stellt Felber als eines von vielen Beispielen dafür vor, dass es schon jetzt Unternehmen gäbe, die inmitten des globalen Kapitalismus Teil der Gemeinwohlökonomie seien. Nach der großen Hungersnot 1976 suchte Yunus nach einer praktischen Lösung, um die Situation der Einkommensschwachen in seinem Land zu verbessern. Er beobachtete, dass die armen Menschen für ihren wirtschaftlichen Erfolg nur ein kleines Kapital brauchen, um Materialien und Rohstoffe für ihr Handwerk zu erwerben. Da die großen Banken jedoch nicht bereit waren, armen Menschen Kredite zu gewähren und diese von Geldverleihern mit Wucherzinsen abhängig waren, begann Yunus damit, eigenes Geld zu verleihen. Er vergab Kredite an Personengruppen, fast ausschließlich Frauen, die füreinander bürgen. Erst wenn die ersten zwei Gruppenmitglieder ihren persönlichen Kredit eine Weile regelmäßig zurückgezahlt haben, erhielten die nächsten ihrerseits ein Darlehen, sodass eine pünktliche Rückzahlung im Interesse aller war. Heute werden 98,35% der vergebenen Kredite zurückgezahlt. Was muss man alles für normal finden, um so etwas wie die Graminbank als Hilfe für die Ärmsten der Armen zu feiern? Es ist schon eine ziemlich zynische Wahrheit über die ökonomischen Existenzbedingungen auch in der sogenannten Dritten Welt, dass die Indienstnahme des Überlebenskampfes der Armen zugunsten des Bankkapitals den Charakter einer Hilfe annimmt. Was muss alles gelaufen sein, wenn Leben und Arbeiten gar nicht ohne Geld geht? Ja, wenn Kredit, für den man vor allem anderen erst einmal dem Verleiher Zinsen zahlen muss, als Hilfe daherkommen kann. Dann müssen alle traditionellen Formen von Kooperation, Arbeitsteilung und sozialem Zusammenhang durch die Macht des Privateigentums aufgelöst und zerstört worden sein. Dieses Eigentum aber gehört, wie die erste Hälfte seines Namens schon sagt, nicht den Armen, sondern reichen Privatleuten und Gesellschaften, weil denen alle Mittel zum Leben bis zum letzten Weizenkorn gehören, und weil sie diese nur gegen Geld herausrücken, sind die Armen auf Gedeih und Verderb aufs Geldverdienen angewiesen. Sie müssten sich also als Lohner weiter verdingen. Doch in solchen Ländern gibt es für die Mehrheit gar keine Gelegenheit, für Lohn zu arbeiten. Ihre Arbeitskraft ist für den dortigen Geschäftsbedarf einfach überflüssig. Sich selbstständig zu machen, ist keine Alternative. Denn selbst wenn sie nur für sich und ihren Lebensunterhalt arbeiten wollen, fehlen ihnen dafür die einfachsten Mittel. Selbst die primitivsten Arbeits- und Produktionsmittel, Saatgut, Nähmaschine, Wasserpumpe, sind für sie unerreichbar, nicht weil es an derlei Dingen mangelt, sondern weil es ihnen an Geld mangelt. In dieser Situation, in der alle sachlichen Bedingungen vorhanden sind und nur noch ein Geldvorschuss dafür fehlt, dass der mittellose Arme sich ans Werk machen kann, kann eine Bank helfen, vorausgesetzt, seine Anstrengungen um einen Lebensunterhalt werfen zusätzlich auch noch einen Zins ab. Hat der Kapitalismus erst einmal Platz gegriffen, geht nichts mehr ohne Kapital, und sei es in homöopathischen Dosen. Die mit Startgeld ausgerüsteten Kleinstunternehmer haben nun das Glück, mit ihrem Angebot sich erstens gegen die Konkurrenz der industriell erzeugten Importprodukte aus den entwickelten Ländern, zweitens gegen den kämpferischen Geschäftssinn von ihresgleichen behaupten und drittens die Ansprüche ihres wohltätigen Gläubigers befriedigen zu dürfen, ehe ihre Arbeit sie ernährt. Also von wegen Alternative zum globalen Kapitalismus. Yunus ist gerade besonders stolz darauf, dass sein Entwicklungsprojekt ein Geschäft wie jedes andere ist, das sich selbst finanziert und wächst. Die Bank kassiert ja immerhin Zinsen um die 20% und für die gigantische Rückzahlungsquote sorgen intensive Überwachung und soziale Kontrolle der Schuldner. Mit ihren Zinserträgen und stetigen Rückflüssen, Spareinlagen usw. vergrößert die Dorfbank ihre Finanzkraft stetig und findet immer mehr Nachahmer, auch unter global agierenden Privatbanken, die sich dieses neu erschlossene Geschäftsfeld nicht entgehen lassen wollen. Auch hiesige Banken haben das Mikrofinanzgeschäft längst als Geschäftsgelegenheit in ihr Repertoire aufgenommen und preisen diese Sorte Kreditgeschäfte in Armutsregionen der Welt als sehr gute Anlagemöglichkeit an. Die Erste Bank zum Beispiel hebt in ihrer Vorstellung des ersten österreichischen Mikrofinanz-Dachfonds für Privatanleger die hohe Rückzahlungsmoral der Mikrokreditnehmer und die niedrige Ausfallsquote hervor und wirbt mit einer Rendite von 4-6%. Yunus hat sich geradezu verdient gemacht um den Ruf des globalen Kapitalismus. Mit seiner moralisch besonders glaubwürdigen Erfindung, die ihr Motiv, Profit zu erwirtschaften, gar nicht leugnet, hat er bewiesen, dass sich auch die ganz Armen im Kapitalismus unterbringen lassen. Das heißt, dass sich auch für sie, wenigstens für einige von ihnen, die Gleichung von Arbeit für den Lebensunterhalt und Arbeit fürs Kapital organisieren lässt, in diesem Fall eben fürs Kapital der Bank. Fairtrade. Ein weiteres Stück Verwirklichung seiner Gemeinwohlökonomie mitten im Hier und Heute sieht Felber im Fairtrade. Der faire Handel setze einen Kontrapunkt zu Freihandel und Billigstbieterprinzip. Mit dem Kauf von Fairtrade-Waren könne man sicher sein, Waren zu kaufen, bei deren Produktion Menschen- und Arbeitsrechte ebenso gewährleistet seien wie der Schutz der Umwelt. Kurz, wo Fairtrade draufklebt, sei keine Ausbeutung drin, weder die von Menschen noch die von Natur. Daher würden in der Gemeinwohlökonomie fair gehandelte Produkte so lange gegenüber unfairen in Vorteil gestellt, bis nach einer mehrjährigen Übergangszeit nur noch faire Produkte in den Regalen stünden. Das ließe sich mit einem jährlichen Zollaufschlag von beispielsweise 10% auf unfaire Produkte erreichen. Bald wären die fairen Produkte preisgünstiger. Zitat Ende. Was alles muss als selbstverständlich unterstellt sein, wenn man meint, fairer Handel samt geprüftem Gütesiegel und einem dadurch gerechtfertigten höheren Preis würde die Welt wenigstens ein Stück weit besser machen. Für selbstverständlich und nicht weiter zu würdigen hält man den Umstand, dass Unternehmen Waren einzig deshalb auf den Markt bringen, um durch den Verkauf Geld zu verdienen. Dass die Wirtschaft so funktioniert und funktionieren muss, ist Konsens unter Betreibern wie Kunden von Fairtrade. Dabei ist genau dieser Umstand Grund aller beklagten Übel. Wenn für Geld produziert wird, ist der Gewinn der Unternehmer umso größer, je geringer seine Produktionskosten sind. Kinderarbeit und Tagelöhnerei sind die längst nicht mehr nur in der dritten Welt zu bewundernden Konsequenzen. Pestizide steigern den Ernteertrag, ebenso wie Gentechnik, welche die Pflanzenwelt diesen Giftcocktail überhaupt erst aushalten lässt. Patente auf diese gentechnisch veränderten Pflanzen garantieren, dass sich derlei Investitionen auch rechnen. Sicherheitsmaßnahmen und Schadstoffbegrenzung umgekehrt erhöhen die Kosten. Kein Wunder daher, dass so manche in der Marktwirtschaft auf der Strecke bleibt, sich so manche Lebenssituation sich unter den herrschenden marktwirtschaftlichen Bedingungen einigermaßen schwierig gestaltet. Wer ohne oder mit zu wenig vom alles entscheidenden Konkurrenzmittel Kapital in die Konkurrenz einzutreten gezwungen ist, wie die herbeizitierten Kleinunternehmer, der muss in einer Wirtschaft, in der sich alles ums Geld dreht, unterliegen. Diese Rechnungsweise greift ausdrücklich nicht an, wer für Fairtrade eintritt und derlei Produkte kauft. Er möchte die Geldrechnung nicht abschaffen, sondern ihre negativen Wirkungen umgehen, indem er sich ihr akkommodiert. Durch die Zahlung von ein paar Euro mehr für das Kilo Kaffee soll ein Zeichen gesetzt und dem Markt gezeigt werden, wie ein fairer Preis wirklich aussieht. Der Schaden, der daraus resultiert, dass es in der marktwirtschaftlichen Produktion um die Vermehrung vorgeschossenen Kapitals geht, soll nicht dadurch abgestellt werden, dass man den Zweck dieser Wirtschaftsweise angreift, sondern dadurch, dass man ihn ausnutzt. Wenn schon nichts passiert, ohne dass daran verdient wird, und alles, sofern daran etwas verdient wird, dann muss umweltfreundliches, faires, kurz Gutes produzieren, eben zum Geschäft gemacht werden. Nur leider haben die derart angegangenen Zustände rein gar nichts mit mangelnder Fairness zu tun. Niemand will schließlich einen fairen Preis. Nicht derjenige, der sein Produkt verkaufen will, der will keinen fairen Preis, sondern einen möglichst hohen. Am Verkaufserlös entscheidet sich schließlich sein weiteres Schicksal, seine Lebenssituation. Aber auch der Kunde ist nicht an einem fairen Preis interessiert, sondern an einem möglichst niedrigen. Das legt ihm schon sein gar nicht zufällig immer zu kleiner Geldbeutel gebieterisch nahe. Auch seine Lebenssituation entscheidet sich schließlich unter anderem daran, was er sich an Genüssen leisten kann. Wer möchte sich da entscheiden, was denn nun ein fairer Preis sein soll? Die Kategorie fairer Preis passt auf das, worum sich unsere Wirtschaft dreht, einfach nicht. Sehr gut passt diese Idee aber zu Christian Felbers Behauptung, nicht die Form des Reichtums, sondern die verkehrte Anreizstruktur, der dem Menschen ausgesetzt sind, wäre der Grund des Übels der Welt. Er will sich allerdings nicht auf die Freiwilligkeit des Fairtrade-Kaufs verlassen, weswegen er der richtigen Kaufentscheidung durch einen negativen Anreiz in Gestalt eines Zollaufschlags auf Nicht-Fair-Produkte ein wenig auf die Sprünge helfen möchte. Gewinn und Bestand alter guten, weil fair produzierten Unternehmen, bis hin zum bekannten österreichischen Produzenten hochpreisiger Schokolade, wäre endgültig gesichert, wenn mittels Zollaufschlag die Konkurrenz durch Billiganbieter ausgeschaltet würde. Den Kunden, der sich Schokolade dann vielleicht wirklich nur mehr zu Weihnachten leisten kann, wird's freuen, hält doch dafür etwas viel Wichtigeres Einzug in die Gesellschaft. Fairness. Die hat eben ihren Preis. Verlangen die ehernen marktwirtschaftlichen Gesetze einfach, dass das Interesse, das zuallererst zum Zug kommen muss, das Interesse der Unternehmen ist, ihr investiertes Geld zu vermehren. Genau so ist sie gemeint, die Gemeinwohlökonomie. Solidarität, Empathie, Teilen, Verzicht wirklich gelebt. Das bringt zwar keinen Kaffee auf den Frühstückstisch und keine Schokolade auf den Weihnachtsbaum, eher schon wird all das zu nur mehr selten leistbaren Mangelware, dafür die sichere Gewissheit, dass das Elend am anderen Ende der immer noch globalisierten Welt, wenn schon nicht behoben, so doch wenigstens ganz fair verteilt ist. Für Diskussionsbeiträge und Kritik zu unserer Sendung verweisen wir wie immer auf unsere Homepage www.gegenargumente.at.